und das Ruhrgebiet bin ich. Ich sitze hier und schau dir nach und werde warten, bis ich verbrenn. Der Himmel brennt, die Engel fliehen und ich erstick in schwarzen Wolken. Mein Fehler war, ich hab geglaubt, du wirst mir ins Feuer folgen. Doch der Himmel, den wir wollten, der Himmel brennt. Ich liebe dich, ich schrei die Worte an die Wand vor mir.

Alter, das haben wir uns geschworen. Du hast mir den Verstand geraubt, den Rest hab ich verloren. Wir waren doch immer Freunde, was hast du aus mir gemacht? Du bist für mich der Untergang, lass uns untergehen heute Nacht. Ein Gefühl kann man nicht teilen, Ehrlichkeit.